Hadith Nummer 24. Salim ibn Abdullah berichtete von seinem Vater, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, eines Tages an einem Ansari vorbeikam, der seinen Bruder in Bezug auf die Schamhaftigkeit ermahnte. Da sagte der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm: Lass ihn, denn die Schamhaftigkeit gehört zum Glauben.